Der Verlust, die Trauer, der Schock waren riesig. Es stand außer Frage, dass man für die beiden ein gemeinsames Grab ausheben würde. Die Grabgrube solle 8 Ecken haben, wie der Abendstern, von dem sie so oft gesprochen hatte. Die Menschen hofften, er würde die beiden gegen die Dämonen der Dunkelheit schützen. Dann setzte man sie in einen Korb aus Weidenruten, legte ihr den Jungen an die Brust und eine blaue Blume dazu. Es sah aus, als säßen sie wie in den alten Tagen am Lagerfeuer. Jetzt taten sie es für immer. Den Knochen, mit dem sie ihren Pelzumhang fixiert hatte, rettete man im letzten Moment aus dem Maul eines Hundes. Man gab ihr all ihre Utensilien mit, Knochen der Hilfsgeister und den Schamanenornat. Zum Schluss das Gehörn ihres Rehbocks. Sie musste auch in den anderen Sphären für Hilfe sorgen können. Sie war ja nicht vollkommen fort, nur schwerer erreichbar. Bereits zu Lebzeiten war sie eine Legende gewesen und blieb es über den Tod hinaus. Die Menschen pilgerten zu dem Grab, das ein Pfahl markierte. Die Geschichten, die man sich von ihr in den langen Winternächten erzählte, wurden von Generation zu Generation fantastischer. Menschen kamen von weit her, um Hilfe zu finden, Rat zu erhalten. Sie saßen dann lange ums Grab und stimmten die alten Gesänge an. Unzählige Winter später, als die Kälte nicht aus der Welt weichen wollte, gruben 2 Schamanen ein Loch, in das sie ihre Hirschgeweihmasken legten. Die Seelendoppelgänger sollten nach der großen alten Frau suchen, die, wie man sich erzählte, mit ihrer Macht über die Geister immer alle gerettet hatte, wenn die Not am größten war. Es hieß, sie sei eines Tages mit einem kleinen Jungen aufgebrochen, um den Sternen zu helfen, die von ihren Künsten gehört hatten. Von dieser Mission war sie bisher nicht zurückgekehrt. Die Alten hatten erzählt, nur die Frau vom Berg könnte die Geister der Kälte besänftigen. Sie warteten. Was dann geschah, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass die Menschen überzeugt waren, dass hier eine Schamanin lag, deren Macht weit über den Tod hinausreichte. Wir können das bestätigen. Sie hörten Das Rätsel der Schamanin, eine archäologische Reise zu unseren Anfängen, von Harald Meller und Kai Michel. Es las Helge Heinold, eine Produktion des Lagato Verlags Leipzig.